Kim alıyor? Ben alıyorum. Tamam. O zaman hemen başlayabilecektim de ben bir not almıştım. Mein Name ist Gündüz. Ich bin in der Notaufnahme als Assistent Ärztin tätig und würde gerne mit Ihnen ein Anamnesegespräch führen. Ist das in Ordnung für Sie? Ja, gerne Frau Doktor. Bevor Sie über Ihre Beschwerden erzählen, möchte ich Ihnen ein paar allgemeine Fragen stellen. Wenn Sie mich nicht verstehen oder etwas Fragen haben, bitte sagen Sie mir Bescheid, okay? Ja, mache ich. Darf ich Ihren Namen erfahren? Mein Name ist Harald Topf. Harald ist der Vorname, Topf ist der Nachname, Topf wie Blumentopf. Können Sie Vor- und Nachnamen buchstabieren, aber ja. ein bisschen langsam. Ja. Ja, Harald schreibt sich H-A-R-A-L-D. Ja. Und Nachname Topf, T-O-P-F, Topf. Okay, danke. Wie alt sind Sie, Herr Topf? Ich bin jetzt 37 Jahre alt. Wann sind Sie genau geboren? 7. August 1984. Wie groß sind Sie? Ich bin ungefähr 1,80 Meter groß. Wie viel wiegen Sie? Also jetzt wiege ich weniger. Ich habe abgenommen. Ich wiege jetzt 65 Kilogramm. Wie viel haben Sie abgenommen? Also im letzten halben Jahr würde ich schätzen so knapp 8 bis 9 Kilo. Okay. Was für Beschwerden haben Sie zurzeit? Ja, Frau Doktor, ich habe eigentlich schon seit längerer Zeit Probleme im Bauch mit Bauchschmerzen und auch Durchfall. Aber heute Morgen habe ich jetzt ganz starke Schmerzen bekommen auf der rechten Seite unten im Bauch. Und deswegen bin ich jetzt ins Krankenhaus zu Ihnen gekommen. Sie haben Bauchschmerzen. Seit wann leiden Sie unter diesen Beschwerden? Also wenn man das genau nimmt, ist es schon über ein halbes Jahr, wo ich immer wieder so Schmerzen habe im Bauch, die kommen und gehen. Dann habe ich auch Durchfall und dann gibt es mal Zeiten, wo ich keine Beschwerden habe. Dann auch mal längere Zeiten, wo ich auch keinen Stuhlgang habe. Aber es kommt immer wieder so schubweise, dass ich diese Bauchschmerzen mit Durchfall bekomme. Wie oft treten die Beschwerden auf? Also manchmal habe ich auch ein, zwei Wochen gar keine Probleme und dann gibt es wieder eine Zeit, wo ich dann fast täglich diese Beschwerden habe. Sehr unterschiedlich. Okay. Wie lange dauert, wenn Sie die Beschwerden haben? Ja, teilweise mehrere Stunden. Aber so stark wie heute Morgen war es jetzt nicht gewesen. Deswegen bin ich heute ins Krankenhaus gekommen. Okay. Wie fühlen sich die Schmerzen an? Können Sie beschreiben? Ja, das sind schon krampfartige Schmerzen, die ich habe. Und dann habe ich danach oft dann auch Durchfall. Und dann lässt das ein bisschen nach. Und aber hauptsächlich so krampfartig. Sind die Schmerzen immer krampfartig oder damals hat andere Charakter? Manchmal war es auch so dumpfer Schmerz, aber eigentlich sehr oft ist es krampfartig. Okay. Sie haben auch Durchfall. Ja. Wie sieht aus Ihre Stuhl? Also wenn ich Durchfall habe, ist es fast wie Wasser manchmal. Also ein bisschen Schleim ist auch dabei, aber ist wie wässrig und so. Wässrige, ja. Wässrig. Und es sieht dann auch teilweise unverdaut aus. Also das ist so, sieht es unverdaut und riecht übel. Übel riechende? Okay. Haben Sie darin Blut gesehen? Blut habe ich nicht gesehen, nein. Im rechten Unterbau sind die Schmerzen. Ja. Strahlen die Schmerzen in andere Körperregionen aus? Also jetzt, heute Morgen habe ich das nur da unten, aber es gibt auch mal Schmerzattacken, wo ich das auch in der Mitte vom Bauch spüre oder auch mal unten im Bauch, in der Bauchmitte. Ist nicht immer auf der rechten Seite. Okay. gibt es etwas, das die Schmerzen lindert oder verstärkt? Also ich habe das Gefühl, wenn ich so ein Wärmekissen nehme, dass es vielleicht ein bisschen besser ist, aber so richtig helfen tut das auch nicht. Haben Sie dagegen etwas eingenommen, Medikamente oder? Ja, ich habe schon mal mit Paracetamol probiert und auch Buscopan, aber das hat alles nicht so viel geholfen, fand ich. Wegen dieser Beschwerden waren Sie schon einmal bei anderen Arzt? Nein, ich habe das immer versucht, selbst zu behandeln. Okay. War auch noch nie so schlimm wie heute. Okay. Können Sie die Schmerzen auf einer Skala von 1 bis 10 einschätzen? 1 bedeutet sehr leichte Schmerzen, 10 bedeutet sehr starke Schmerzen. Also heute Morgen dieser Schmerz, der würde ich sagen, ist schon so 7, 8. Wie ist Ihr Appetit? Ah, der ist jetzt auch nicht mehr so gut wie früher. Also ich habe ja auch abgenommen, wie ich schon gesagt habe. Also der ist nicht so gut. Okay. Haben Sie Probleme mit dem Herzen oder mit den Lungen? Eigentlich nichts gemerkt bisher, nein. Okay. Haben Sie Fieber? Ich habe nicht gemessen, aber ich fühle mich nicht heiß an. Also normalerweise würde ich sagen, ich habe keine Fieber. Okay, Sie haben Durchfall. Ist Ihnen übel? Also wenn die Schmerzen ganz stark sind, habe ich auch Übelkeit, richtig. Ja. Ansonsten würde ich sagen, eher nicht. Haben Sie erbrochen? Ja, also aktuell nichts. Also war nur so leicht Übelkeit gewesen. Okay, haben Sie Probleme mit dem Wasserlassen? Eigentlich nicht, nein. Schwitzen Sie mehr als sonst, zum Beispiel nach Schweiß? Kann ich nicht sagen, nein. Schlafen Sie gut? Also früher hatte ich keine Probleme gehabt, seitdem ich die Schmerzen habe, habe ich schon auch so Schlafstörungen, ja. Aber früher hatte ich da keine Probleme. Leiden Sie an wichtigen Erkrankungen, Herr Topf? Ja, also bei mir ist vor einiger Zeit, so vor anderthalb Jahren, ist festgestellt worden, dass ich Morbus Bechterew habe. Da hatte ich starke Gelenkschmerzen, auch im Becken, in der Hüfte und im Kreuzbein. Da ist die Diagnose Morbus Bechterew gestellt worden. Aber jetzt aktuell habe ich da keine Beschwerden. Also jetzt habe ich keine Schmerzen mehr. Was nehmen Sie dagegen? Jetzt aktuell nicht. Als es so stark war, habe ich halt viel Ibuprofen genommen. Und dann habe ich dann auch Physiotherapie gemacht und seitdem habe ich da jetzt keine Beschwerden und nehme auch keine regelmäßigen Medikamente ein dafür. Okay, abgesehen von Morbus Bechterew, leiden Sie an anderen wichtigen Erkrankungen? Also ich bin operiert worden, da hatte ich so eine Fistel gehabt und so einen Abszess am Po. Das war auch vor einem Jahr ungefähr. Und dann habe ich auch Magenbeschwerden gehabt und mein Hausarzt hat mich dann auch nochmal untersucht und ich hatte Probleme auf der Arbeit und da war ich auch ein bisschen von meiner Stimmung her nicht so gut und hat der Hausarzt gesagt, ich hätte auch eine depressive Verstimmung, hat mir auch Medikamente aufgeschrieben dafür. Welche Medikamente nehmen Sie ein? Sertralin nehme ich ein. Okay, Sie haben, Sie sind wegen Abse operiert worden. Ich möchte auch fragen, haben Sie an der Haut irgendwelche Veränderungen? An der Haut habe ich jetzt nichts gemerkt, nein. Haben Sie Augenprobleme? Auch nichts gemerkt, nein. Okay, abgesehen von Morbus Bechterew, haben Sie Gelenkschmerzen, zum Beispiel Handgelenk? Jetzt nicht. Nicht, okay. Nicht. Aktuell habe ich keine Beschwerden. Okay. Welche Medikamente nehmen Sie, abgesehen Sertralin? Also als ich diese Magenbeschwerden hatte, hat mir der Hausarzt auch Pantoprazol gegeben. Das nehme ich nur ab und zu ein, wenn ich so Schmerzen im Magen habe oder so Refluxbeschwerden habe. Bei Bedarf. Sertralin in welcher Dosis nehmen Sie? 50 Milligramm. 50 Milligramm. Ja. Wie oft nehmen Sie am Tag? Eine pro Tag. Abend? Ich nehme es mittags. Mittags nehme ich. Mittags, okay. Abgesehen von Abszess, wurden Sie schon mal operiert? Eigentlich nicht, nein. Das war meine erste Operation. Okay. Sind Sie vollständig geimpft, Herr Top? Ja, ich bin vollständig geimpft, ja. Also ich habe zwei Impfungen. Okay. Sie gegen Corona auch zwei Impfungen haben? Achso, ich meinte jetzt Corona, ja. Die anderen Impfungen weiß ich jetzt gar nicht mehr. Also okay. Als Kind bin ich durchgeimpft worden, also seitdem habe ich jetzt keine Auffrischung bekommen, aber Corona bin ich zweimal geimpft. Okay. Sind Ihnen Allergien oder Unverträglichkeiten bekannt? Nein, keine. Rauchen Sie, Herr Topf? Ja, ich rauche. Also ich habe geraucht. Ich habe vor 7 Jahren aufgehört. Davor habe ich ein Päckchen Zigaretten geraucht gehabt, ja. Wie lange haben Sie geraucht? Also ich habe mit 16 angefangen und dann habe ich jetzt so mit 30, also ja, vor 5 Jahren habe ich aufgehört. Vielleicht bis 32 Jahre habe ich geraucht. Also ungefähr 15 Jahre vielleicht. 15 Jahren, ein Päckchen ja, pro Tag. Ja. Okay. Aber ich habe aufgehört, das war vor knapp 5 Jahren, ja, glaube ich. Ja, das ist sehr gut. Trinken Sie Alkohol? Also in letzter Zeit eigentlich nicht mehr. Da habe ich gemerkt, dass es auch nicht so bekommt. Also eigentlich kein regelmäßiger Alkohol. Früher mal, aber jetzt im letzten halben Jahr, ein Jahr, trinke ich keinen Alkohol. Okay. Mhm. Selten. Selten, ja. Okay, als Ihre Ärztin muss ich Sie fragen, ob Sie irgendwann Drogen konsumiert haben? Früher habe ich mal, ja, Drogen, also es war so, wenn ich zur Disco gegangen bin, habe ich halt diese Ecstasy-Tabletten halt genommen, aber das war jetzt nur sporadisch. Gibt es in Ihrer Familie wichtige Erkrankungen, zum Beispiel Darmerkrankungen bekannt? Ja, also mein Vater ist relativ jung am Darmkrebs verstorben. Da war er so knapp 55 Jahre alt. Ja. Ansonsten, meine Mutter ist gesund. Ich habe zwei Geschwister, die jünger sind als ich. Die sind auch gesund. Also nur der Vater hat diesen Darmkrebs gehabt. Wie alt war Ihr Vater, als er starb? 55 ungefähr. Also hat noch gearbeitet gehabt. Ja, Ihre Mutter ist gesund. Ist gesund, ja. Gott sei Dank. Mhm. Okay. Was sind Sie vom Beruf, Herr Top? Also ich habe gelernt Einzelhandelskaufmann, aber ich bin jetzt seit einem Jahr arbeitslos. Und ja, deswegen habe ich auch so ein bisschen psychische Probleme gehabt. Sind Sie verheiratet? Nein, ich bin Single. Haben Sie Kinder? Nein, ich war nicht verheiratet bisher. Okay, Herr Topf, ich habe von meiner Seite alle wichtigen Fragen gestellt. Möchten Sie noch etwas hinzufügen in diesem Zusammenhang damit? Ja, also ich kann sagen, dass ich halt mich seit einem halben Jahr, wo ich diese Beschwerden habe, auch sehr, sehr körperlich schwach fühle und auch müde bin. Also das ist vielleicht noch eine Sache, die mir eingefallen ist, ja. Sonst haben Sie das Wichtigste, glaube ich, gehört von mir. Okay. Bitte nehmen Sie Platz im Wartezimmer. Ja. Ich rufe Sie gleich, okay? Alles klar, ich warte dann, ja. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. So, gibt es Fragen von den Zuhörern? Welche Fragen hätten Sie noch gestellt oder Kommentare? Ich sehe jetzt nichts. Alles Wichtige gefragt? Haben Sie gemerkt, im Mund oder im genitalen Region Geschwür haben? Ich schwöre. Ja. Mhm. Ja, habe ich nicht gemerkt, ja. Okay. Ja. Mhm. Gut. Also Sie meinen so Aften, meinen Sie, gell? Ja, ja, mhm. Aften. Okay, ja, alles klar. Nee, hat er nicht gehabt. Ja, okay. Das war eine gute Frage, ja. Mhm. So, okay. Ich glaube, die Anamnese war ziemlich gut und kompakt alles zusammengefasst. Dann können wir zur Oberarztvorstellung gehen, glaube ich, ja? Okay. Was ist Ihre Verdachtsdiagnose gleich vorab? Morbus Crohn. Mhm, gut, sehr gut. Alles klar. So, dann erzählen Sie mal dem Oberarzt, was Sie beim Patienten gehört haben. Hallo, Herr Oberarzt, hätten Sie Zeit für mich? Ich möchte Ihnen einen Patienten vorstellen. Gerne, bitte schön. Herr Harold Topf ist ein Patient, der 37 Jahre alt, 1,80 Meter groß, 65 Kilogramm schwer. Mhm. Der Patient hat sich wegen seit einem halben Jahr bestehen der Abdominalge im rechten Unterbauch vorgestellt. Außerdem diese Beschwerden in Schubweise auftreten. Am Anfang im Abstand 1 bis 2 Wochen, aber in der letzter Zeit die Abstand kürzer geworden. Mhm. Und der Patient beschreibt die Schmerzen dumpf und krampfartig mit Ausstrahlung in der Mitte und unten in die unten Leistenbereich. Unterbau. Mhm. Außerdem klagte er über Gewichtsabnahme von 8 bis 9 Kilogramm innerhalb 6 Monaten und klagt er auch Fatigue, Antriebslosigkeit, depressive Stimmung. Die vegetative Anamnese war auffällig in Bezug auf Inappetenz und Schlafstörungen. Und Übelkeit, ja, Nausea. Mhm. Auf gezieltes Nachfragen hin gab er an, keine Hautprobleme zu haben. Der Patient leide seit anderthalb Jahren Ankylosan spondylit der mit Physiotherapie behandelt sei. Ankylosan Spondylitis, ja. Ja, Morbus Bechterew. Lieber mit dem Fachbegriff, dann kann man sich nicht so versprechen. Ja. Mhm. Außerdem leide er unter Magenbeschwerden und an Depression. Die Medikamentenanamnese ergab eine regelmäßige Einnahme von Sertralin 50 Milligramm mittags. Bei Bedarf nehme er Pantoprazol ein. Vor einem Jahr sei er wegen Abszess operiert worden. Gegen Corona habe sie... Abszess, wo war der Abszess? Am Rektal Area. Mhm. Ja. Im Rektum oder? Gluteal Area. Ja, okay. Wie nennt man das auch noch, dieser Bereich? Gluteal. Perianal. Perianal, ja. Ja. Gut, ja. Genau, ja. Er sei gegen Corona geimpft. Mhm. Bei ihm seien keine Allergien und Verträglichkeiten bekannt. Mhm. Dann Nikotinkonsum habe er vor sieben Jahren eingestellt, damals habe er 15 Jahre lang ein Packung pro Tag geraucht. Alkohol trinke er selten Alkohol. Drogen habe er als Jungen probiert. In der Familienanamnese fanden sich Kolonkarzinom beim Vater. Er sei mit 55 Jahre alt daran gestorben. Mutter sei gesund und er habe zwei gesunde Schwestern. Zur Zeit er sei arbeitslos, aber früher habe er als Einzelkaufmann gearbeitet. Er sei single, keine Kinder. Ja. Okay. So, Ihre Verdachtsdiagnose haben Sie schon gesagt, ist Morbus Crohn. Wie kommen Sie darauf oder warum denken Sie an Morbus Crohn? Morbus Crohn. Ist die Klinik so eindeutig, seine Klinik? Oder? Ja, Klinik auch. Patient ist 37 Jahre alt. Ja. In diesem Alter tritt diese Krankheit. Und bei Morbus Crohn ist iliocecal Bereich ist betroffen. Mhm. Deswegen in rechten unteren Bau ist typisch für die Schmerzen bei Morbus Crohn. Okay. Und in Schubweise treten die Beschwerden, das passt auch Morbus Crohn. Und Abse bei der Morbus Crohn sind die alle Schichte den Darm betroffen. Deswegen wir sehen meistens Abszess bei der Morbus Crohn, ja. Okay. Und könnte es auch eine Colitis ulcerosa sein? Im Differentialdiagnostisch kommt Colitis ulcerosa in Frage, aber wir können mit Hilfe von Magenspiegelung, Darmspiegelung ausschließen. Während dieser Untersuchung können wir auch Gewebeprobe entnehmen und ausschließen, ja. Okay. Kann man mit der Endoskopie immer ausschließen, dass es keine Colitis ulcerosa ist, oder ist das? Nicht immer, aber meistens. Okay. Ja, also Sie haben mir schon gesagt, Sie würden jetzt auch eine Endoskopie machen, habe ich richtig verstanden, ja? Ja. Was für eine Endoskopie machen Sie da? Zuerst Koloskopie, aber bei Morbus Crohn, wir müssen alle gastrointestinal Trakt beurteilen. Okay. Worauf ist bei der Koloskopie zu achten, wenn Sie einen Verdacht auf Morbus Crohn haben? Also wenn Sie Koloskopie gemacht haben, Sie spiegeln hoch bis über Aszendenz in den Zirkalpol. Was ist da zu beachten bei der Endoskopie, Koloskopie? Was sollte man versuchen? Wie Abszess oder Fistel. Das können Sie sehen oder auch nicht sehen. Wenn Sie jetzt eine Koloskopie gemacht haben, die ist unauffällig bis zum Zirkalpol, ist es dann ausgeschlossen oder? Ja, wir müssen auch Magen-Darmspiegelung, ja. Okay, also Magen-Zwölffingerdarm, ja, das machen Sie auch, ist auch in Ordnung vielleicht. Aber was ist bei der Koloskopie wichtig, was man probieren sollte? Es klappt nicht immer, aber bei sehr, sehr oft dann kann man das versuchen. Das fällt mir nicht ein, sozusagen. Man kann versuchen, bei der Koloskopie in das terminale Ilium vorzuspiegeln, über die Bauhinsche Klappe. Dass man auch versucht, das terminale Ilium einzusehen, weil das ja die bevorzugte Stelle ist für Morbus Crohn. Aber manchmal. Und dann kann man manchmal, wenn im Kolon die Schleimhaut unauffällig ist, kann man manchmal dann im Terminal Ilium eine Veränderung sehen, die man biopsieren kann. Ja, kann man probieren. Aber jetzt angenommen, Sie haben Koloskopie gemacht, unauffällig, Gastroskopie, unauffällig. Was machen Sie dann noch? Wir können mit Barium Sie machen und wir können auch Fistel ausschließen mit Hilfe von Kontrastmittel mit CT, ja. Ja. Was macht man bei jungen Leuten? Macht man da CT oder macht man da lieber was anderes? Ich meine, der ist nicht so alt, der Patient, gell? Der ist 37 Jahre alt. Und wenn er Morbus Crohn hat, dann wird er oft noch Bilder brauchen müssen, ne? Vom Bauch. Meinen Sie MRT? Also man würde MRT bevorzugen, ja? Okay. MRT nach Selling. Also früher hat man ja Röntgen nach Selling gemacht mit dem Kontrastmittel, wie Sie gesagt haben. Mittlerweile macht man MRT nach Selling, um einfach da diese Veränderungen oder auch Fisteln, wie Sie gesagt haben, zu sehen, ja? Okay. Ist denn beim Morbus Crohn im Unterschied zu Colitis ulcerosa für ein Befallsmuster? Können Sie mir dazu was sagen? Ja, bei der Colitis ulcerosa ein kontinuierliches Muster, aber bei Morbus Crohn wie ein Kaldırım taşı, auf Türkisch aber. Pflasterstein, aber Sie können einfach sagen. Reliefstein? Pflasterstein. Pflasterstein, ja. Pflasterstein. Oder es reicht auch, wenn Sie sagen, diskontinuierlicher Befall. Ja, diskontinuierlich, ja. Okay, jetzt haben Sie in MRT gemacht, also Koloskopie und Gastroskopie waren unauffällig, MRT, Diagnose ist nicht so eindeutig. Gibt es noch weitere Untersuchungsmöglichkeiten, wie Sie dem nachgehen können, ob es eine Kumorbus ist? Manche Gen gibt es. Wir können auch diese Genmutation untersuchen. Das zum einen, aber Sie wollen ja meistens eine Diagnose stellen, indem Sie histopathologisch was nachweisen. Also eine Gewebeprobe meistens das Beste. Okay. Wie kommen Sie da dran? Oder wie können Sie weitergehen? Operieren Sie den Patienten? Bei Morbus Crohn Operation nicht genau nicht wird die Krankheit geheilt. Wenn Patient Colitis ulcerosa wäre, kommt Operation in Frage. Aber bei der Morbus Crohn wir versuchen Medikamente. Konservativ, ja, meistens, ja. Aber manchmal kann man Operationen nicht vermeiden. In welchen Fällen muss man operieren? Bei der Komplikation. Welche? Abszessfistel müssen wir operieren, ja. Abszess zum Beispiel, ja. Gut. Ich wollte noch eine Sache noch fragen. Wenn Sie jetzt Verdacht haben, dass nur der Dünndarm befallen ist und Sie haben endoskopisch das jetzt mit Koloskopie und Gastroskopie nicht gesehen, gibt es noch eine andere Möglichkeit der Endoskopie? Kennen Sie die? Wie untersucht man den Dünndarm mit Endoskopie? Kann man das untersuchen? Kapsel? Kapsel, ja, ist eine Möglichkeit. Was gibt es noch? Schon mal gehört von einer... Also man hat eine Enteroskopie, ja? Gibt es ja? Ja. Schon mal gehört? Doppelballon? Enteroskopie? Nein. Doppelballon. Also man kann manchen Zentren kann man das machen, dass man den Dünndarm versucht zu untersuchen mit Endoskopie, mit langen Endoskopen. Mit Doppelballon nennt man das, damit man die blockt und dann besser vorspiegeln kann. Ja, ist eine Möglichkeit. Gut, das war schon sehr gut. Habe ich noch Fragen? Oder? Achso, was sind denn so, also Sie haben jetzt Diagnostik schon beschrieben, machen Sie noch andere diagnostische Maßnahmen, um die Verdachtsdiagnose zu bestätigen? Außer jetzt der Gewebeprobe, Endoskopie, MRT und so weiter. Was macht man noch gerne? Machen Sie auch Laboruntersuchungen bei diesen Patienten? Bei der Laboruntersuchung können wir Entzündungsparameter beurteilen. Außerdem Ankylosant Spondylit, diese Erkrankungen gehen damit einher. Ja. Das kann man noch getrennt untersuchen, ja. Da gibt es ja verschiedene so Untersuchungen, TALA, B27 und sowas, ja. Aber ich meine es so für den Morbus Crohn, spezielle Laboruntersuchungen. Manche Genmutation gibt es bei diesen Patienten, aber zurzeit fällt mir nicht ein. Okay, aber ansonsten so normale Laborwerte, was gucken Sie nach? Sie gucken nach Entzündung, CRP-Wert, nach Leukozyten nehme ich mal an. Ja. Interessiert Sie der HB-Wert, Anämie? Ja, weil diese Patienten Malabsorption besteht, deswegen diese Patienten leiden an Anämie und einige Vitaminmangel, ja? Vitaminmangel, ja. Richtig, genau, ja. Das ist sehr wichtig, genau. Und jetzt haben wir noch im Chat noch ein paar Sachen gelesen. Ja, Stuhlprobe Calprotectin, das ist auch eine Bestimmung, die man machen kann, die auf Schleimhautentzündungen hinweisen kann, richtig? So, was gibt es noch für Kommentare? Schadet das? Achso, CT-MRT. Ja, wir bevorzugen MRT, weil es junger Patient ist und vermutlich im Laufe der Krankheit der Patient noch viele, viele Untersuchungen bekommen wird, ja? Je weniger Strahlenbelastung, desto besser. Autoantikörper, ASCA, kenne ich jetzt beim Morbus Crohn nicht, aber kann sein. Gut, wie behandeln Sie die Krankheit? Sie haben schon gesagt, konservativ, medikamentös. Ja. Welche Medikamente benutzt man da sehr gerne? Sulfasalazin, Azathioprin, Inchub, Atake, können wir auch Kortikosteroid. Richtig, ja, sehr gut, ja, okay. Prima, so. Haben noch jemand eine Frage oder Kommentare? Also es war sehr gut alles zusammengefasst und erklärt. Nasıl performans? İyi değil mi arkadaşlar? Kesin geçti adayımız. Nasıl yaptın? Valla. Çok güzel. Abi sen son zamanların en iyisini yaptın şu anda ya. Çok iyi ya. Yani çok iyi değil mi? Yani şey yani herhangi bir kursa gitmeniz gerekmez yani. Direkt gidin siz imtihana. Son zamanların en iyisi abi Fatma Hanım. Müthiş yani. Evet. Tamam. Başka bir ilave yoksa ikinci fale geçebiliriz istiyorsanız. Herhalde yok değil mi? Başka. Tamam. Oldu. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Mustafa Hoca gelecek hocam. Ha, ya. Ya şimdi gelkomun abi. Guten Tag. Guten Tag. Fangen wir direkt an oder? Jawohl, wo sind wir? Im Krankenhaus, Notaufnahme, ja, wieder. Okay. Einverstanden? Ja, einverstanden. Gut. Okay. Dann fangen wir mal an. Ja, guten Tag. Mein Name ist Hakim Özoğlu. Ich bin hier der zuständige Arzt. Bevor wir anfangen, muss ich Ihre persönlichen Daten notieren. Und dann sprechen wir über Ihre aktuellen Beschwerden. Ist das okay für Sie? Ja, Herr Doktor, ich habe zwar Luftnot, aber ich versuche so gut es geht, Ihnen zu antworten, ja. Ah, okay. Zuerst, wie heißen Sie? Mein Name ist Thomas Holz. Okay. Herr Holz, könnten Sie bitte Ihren Vor- und Nachnamen buchstabieren? Thomas, Thomas. Ja. Und Holz, Holz. Okay. Wie alt sind Sie, Herr Holz? Ich bin jetzt 28 Jahre alt. Okay. Wann sind Sie genau geboren? 1. Mai 1993. Okay. Wie groß sind Sie und wie viel wiegen Sie? Ich bin 1,85 Meter und wiege 68 Kilogramm. 68. Okay. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin Automechaniker. Okay. Sind Sie verheiratet? Ich bin Single. Okay. Ich nehme an, Sie haben keine Kinder, aber... Ich habe keine Kinder. Haben Sie Kinder? Keine Kinder? Nein, ich habe keine Kinder. Okay. Also Herr Holz, was für Sie sonst, was kann ich für Sie tun? Ja, Herr Doktor, ich habe seit heute Morgen, also vor so 3 Stunden etwa, plötzlich starke Schmerzen bekommen in der Brust. Und ich kann deswegen jetzt kaum noch atmen und kann husten und tief einatmen kann ich gar nicht mehr. Und das wird so, also jetzt mit jeder Minute schlechter, habe ich das Gefühl. Haben Sie Luftnot und husten Sie auch? Oder haben Sie Husten also, auch? Ich muss da so husteln. Ja. Ah, okay. Okay. Haben Sie noch andere Beschwerden? Also jetzt seit einer Stunde wird mir auch so ein bisschen schwarz vor Augen, finde ich. Also ich fühle mich nicht gut und die Luftnot wird immer schlechter. Und ich weiß nicht, ich muss vielleicht sagen, dass ich vor 2 Wochen gegen Corona das erste Mal geimpft worden bin. Und ich weiß nicht, ob es daher kommen kann, wollte ich Ihnen noch mal gesagt haben. Vor 2 Wochen haben Sie erste Dose gehabt? Ja, erste Dosis, ja. Okay. Okay. Ist Ihnen schwindelig oder übel? Ja, also mir wird es schwarz vor Augen ein bisschen, ja. Also ich fühle mich nicht wohl. Okay. Übel kann ich jetzt nicht sagen, aber mein Kreislauf ist irgendwie nicht gut. Okay. Haben Sie Ihr Bewusstsein verloren? Nein. Haben Sie auch Herzrasen oder Herzklopfen? Also ich glaube, mein Herz pocht auch schnell, ja, ich glaube, ja. Aber die Luft wird immer schlechter, Herr Doktor. Okay. Können Sie mir da helfen? Ja, natürlich. Aber ich muss zuerst diese Fragen, dieses Ja. Gespräch bis zum Ende führen. Und dann Ich natürlich helfe weiß ich nicht, Ihnen. ob ich das schaffe, Herr Doktor. Also mir geht es nicht gut. Okay, machen Sie sich erstmal keine Sorgen und nach diesem Gespräch helfe ich Ihnen sofort, ja? Ja, Herr Doktor, mir wird Okay. schwindelig. Ich glaube, ich falle um. Kann ich mich hinlegen? Ja, natürlich, natürlich. Ja. Können Sie, setzen Sie sich bitte. Ich sitze schon, aber kann ich mich hinlegen auf dem Boden jetzt oder was mache Ja, natürlich, natürlich. ich? Okay. Okay. Sollen wir ein paar Minuten warten oder? Wir können warten, aber es wird nicht besser, Herr Doktor. Ich glaube, es wird immer schlechter mit der Luft. Ah. Ja, ich kann kaum noch reden. Okay. Können Sie mir was geben, Okay. dass ich besser Luft bekomme? Vielleicht Sauerstoff oder sowas. Okay, natürlich. Ich ordne sofort bei der Schwester an. Okay, Okay. gut. Okay, Sauerstoff hat schon ein bisschen geholfen, ja. Geht schon ein bisschen besser. Jetzt können wir weitermachen, ja. Okay. Geht es Ihnen besser, Herr Holz? Ein bisschen, ja. Nicht gut, aber ein bisschen besser als vor ein paar Minuten, ja. Okay, können wir weitermachen mit dem Wir Gespräch? versuchen, Herr Doktor, soweit es geht. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Okay. Okay, dann haben Sie noch andere Beschwerden oder das war's? Das ist das Wichtigste. Alles andere weiß ich, habe ich jetzt vergessen in dem ganzen Stress. Also, das ist das Schlimmste, was ich jetzt hier habe, mit der Luftnot. Luftnot, okay. Okay, jetzt möchte ich ein paar Fragen nach Ihrer Krankengeschichte stellen. Ja. Leiden Sie an irgendwelchen Vorerkrankungen, wie zum Beispiel Bluthochdruck oder Zuckerkrankheit? Nein, Bluthochdruck ist nicht bekannt, Zucker habe ich auch nicht. Ich habe Lungenemphysem und auch COPD hat mein Hausarzt festgestellt, beziehungsweise Lungenfacharzt. Deswegen nehme ich auch sowas zum Inhalieren. So mit Kapsel mache ich jeden Morgen eine Inhalation. Okay. Wissen Sie den genauen Namen vom Medikament? Spiriva. Piriva. Spiriva. SP. Piriva. Okay. Spiriva. Wie oft nehmen Sie von diesem Medikament? Eine morgens immer nur, eine Kapsel morgens, die Okay. ich inhaliere. Okay. Und seit wann ist COPD bei Ihnen bekannt? Also seit ungefähr 4, 5 Jahren, glaube ich. Da Okay. hatte ich wegen Luftbeschwerden dann einen Lungenfacharzt aufgesucht. Der hat dann Lungentest gemacht und hat dann gesagt, ich hätte COPD und hat dann auch nochmal ein CT gemacht damals. Da hat er gesagt, ich habe Lungenemphysem. Ein ganz ausgeprägtes mit ganz vielen Blasen in der Lunge. Okay. Lungenemphysem. Okay. Haben Sie noch andere Vorerkrankungen? Nein, sonst habe ich keine Erkrankung. Okay, sind Sie schon mal operiert worden? Als Kind am Blinddarm, ja, da war ich so 8 Jahre alt. Okay. Und leben Ihre Eltern noch? Mein Vater ist gestorben. Der ist relativ früh gestorben an Lungenkrebs. Meine Mutter lebt noch, aber die hat auch COPD am Herz, hat sie was, Bluthochdruck, verschiedene Krankheiten, ja. Mit welchem Alter ist Ihr Vater gestorben? Das Wissen war Sie genau? knapp 60, also 60, 62, glaube ich, war noch nicht in Rente. Herr Holz, haben Sie Fieber oder haben Sie Fieber gehabt? Nein, ich habe kein Fieber. Haben Sie Probleme beim Ein- oder Durchschlafen? Bisher nicht, nein. Ist Ihr Appetit gut? Und zum Beispiel heute Morgen haben Sie gut gefrühstückt? Ja, normal, also keine Normal. Änderung. Okay, haben Sie Probleme mit dem Stuhlgang oder beim Wasserlassen? Auch nichts, ist alles normal. Okay. Okay. Herr Holz, fühlen Sie sich gestresst oder niedergeschlagen? Die man jetzt schon, aber ansonsten nicht. Okay. Okay. Und außer Spiriva, nehmen Sie regelmäßig oder bei Bedarf Medikamente ein? Nein, nein. Okay. Rauchen Sie? Ja, leider. Wie viel rauchen Sie und seit wann rauchen Sie? Also ich habe mit so, vielleicht auch mit so 16, 17 angefangen und ja, 1 bis 2 Päckchen pro Tag. Trinken Sie Alkohol? Nicht regelmäßig, also vielleicht am Wochenende mal, wenn ich mit Freunden zusammen bin, sonst nicht regelmäßig. Nehmen Sie sonstige Drogen? Also früher mal jetzt nicht mehr. Als Jugendlicher habe ich auch Drogen konsumiert, aber das war nur so zum Spaß. Okay. Okay, und sind bei Ihnen irgendwelche Allergien oder Unverträglichkeiten bekannt? Nein. Okay. Okay, Herr Holz, jetzt bin ich mit den Fragen fertig. Möchten Sie etwas fragen oder hinzufügen? Nee, ich will nur wissen, ob Sie mir helfen können, ob die Luft bald besser wird oder was meinen Sie, was das, warum ich Luftnot habe und dass es immer schlimmer wird. Von Stunde zu Stunde wird es schlimmer. Ja, ich verstehe die Situation gut, Herr Holz, aber es ist zu früh, etwas Konkretes zu sagen. Ich werde zuerst Sie körperlich untersuchen und ich werde Ihnen Blut ab und ich veranlasse für Sie eine EKG-Untersuchung und eine Röntgenaufnahme von Ihrem Brustkorb Alles klar, und vielen Dank. dann, ja, und dann können wir genauer besprechen. Okay. So, es gibt noch einige Fragen vom Chat. Ne? Sollen wir mal kurz reingehen? Ja. So, wo haben wir angefangen hier? Mit 28 Jahren hat er wirklich zu COPD? Kann sein. Hat er Fieber? Keinen. Auswurf, haben Sie gefragt? Er hat Husten, aber keinen Auswurf. Nee, hat er nicht. Ja. Hatten Sie einen Unfall? Kein Unfall. Eine gute Frage, ja. Wie sind die Brustschmerzen? Ja, das kann man fragen Ja, und wie stark sind die Schmerzen? bitte? Wie stark sind die Schmerzen? Ja, ist eine wichtige Frage, ja. Aha. Also Schmerzen sind, wenn wir die Skala nehmen, 10. Und wo die Schmerzen am stärksten Ja, auf der rechten Seite hier. sind? Strahlen die Schmerzen aus? Schmerzen Keine. strahlen nicht aus, nein. Ja. Primäre, spontane Pneumothorax, aber. Ja, nicht so schnell. Wir machen erstmal die Fragen. Ja. So, Nachtschweiß hat er nicht, haben Sie gefragt, glaube ich. Geruchsstörung, Geruchsstörung, ne? Nehme ich mal an. Geruchsstörung hat er nicht wegen Corona, fragen Sie, gell? Ist er stundenlang gereist? Also Flugreise? Nein. Ist Ihre Luftnot atemabhängig? Ja, also der kann nicht tief einatmen, aber sonst hat er durchgehend Luftnot. Strahlen die Schmerzen aus, haben wir schon gefragt. Seit wann haben die Schmerzen? Seit heute Morgen, ja. Das sind wichtige Fragen, ja. Mhm. Okay, was gibt es noch? Sind Sie Schädigungsstoffen bei der Arbeit ausgesetzt? Weiß er nicht. Er ist Mechaniker, hat da so verschiedene Stoffe, aber kann sein, ja. Gute Frage. Okay. Was hätten Sie noch gefragt? Ja, wenn ich Beschwerden. Vorher. Ja, also das ist ein guter Hinweis. Brustschmerz, Luftnot, schwarz vor Augen. In solchen Fällen sollte man direkt Monitor anschließen. Ja, also man sollte direkt Sättigung messen bei den Patienten. Und direkt EKG machen ist auch gut, ja. Mhm. Ja. Weil sich die Patienten schnell verschlechtern können. Also EKG kann man vielleicht noch ein paar Minuten verzögern, aber ich würde sofort Monitor, also Kreislaufüberwachung und Sättigung messen bei solchen Patienten, die Luftnot haben, ja. Sollten Sie bei der Anamnese auch sagen, dass Sie, okay, jetzt kriegen Sie Sauerstoff, dann schließen Sie mal an und messen mal die Sauerstoffsättigung. Das würde ich machen, ja. Haben Sie früher ähnliche Beschwerden gehabt? Gute Frage. Hat er nicht gehabt? Pulsoximetrie haben wir gesagt, ja. Diese eine Frage mit, ist er stundenlang gereist, also im Flugreisen und sowas, ja, ist eine gute Frage. Was kann man daran noch anschließen? Was für eine Frage? Das geht ja in eine bestimmte Richtung, gell, wenn die fragen. Zum Beispiel Lungenembolie. Ja? Was kann man noch fragen bei Lungenembolie? Schmerzen im Unterschenkel, gibt es Schmerzen? Zum Beispiel, ja. Schmerzunterschenkel oder Schwellung im Bein-Unterschenkelbereich, ja. Ja, das würde ich auch fragen, ja. Mhm. Gut. Was noch? Sonst haben wir, glaube ich, das Wichtigste gefragt, gell? Und sind die Schmerzen belastungsabhängig oder auch in Ruhe? Er kann sich nicht belasten, er hat in Ruhe schon Luftnot. Okay. Also Ruhedyspnoe, ja. Mhm. Okay, gut. Alles klar. Dann haben wir, glaube ich, die wichtigsten Fragen. Und jetzt stellen Sie dem Oberarzt vor. Ja. Myokarditis ist die Differentialdiagnose. Okay, was ist Ihre Verdachtsdiagnose bei dem Patienten? Ich würde sagen auch spontan Pneumothorax. Ja, richtig. Und differenziell diagnostisch kommen Myokarditis oder Pleuraerguss in Frage. Pleuraerguss macht normalerweise nicht so starke Schmerzen, wenn überhaupt, ja? Aber ja. Eine haben wir genannt, die Lungenembolie, ja? Ist eine wichtige Differentialdiagnose. Lungenembolie, ja? Das war jetzt nicht das typische Patientenkollektiv, aber kann trotzdem mal sein, ja? Also spontan Pneumothorax ist richtig. Das war die Diagnose vom Patienten. Warum müssen Sie da so ein bisschen aufpassen? Warum ich so ein bisschen versucht habe zu sagen, dass der Patient Luftnot hat und so weiter, ja? Und schwarz vor Augen wird, dass er schlechter wird von Stunde zu Stunde. Was kann da nämlich passieren als Komplikation? Vielleicht Tier oder Schlaganfall? Vielleicht. Kann auch, aber was ist das Gefährliche am Pneumothorax? Wenn es schlechter wird, von Minute zu Minute. Expansion Pneumothorax? Ja, wie nennt man es auf Deutsch? Was ist Tension? Nicht Bluthochdruck, sondern Druck, oder? Nein. Spannungspneumothorax. Spannung. Ja. Ja, was passiert da bei Spannungspneumothorax? Was passiert da? Kollaps. Der Kollaps ist bei Pneumothorax immer. Aber was ist das gefährlich bei Spannungspneumothorax? Kreislaufdepression. Warum? Starke Dyspnoe. Warum ist das so gefährlich, Spannungspneu? Ist es gefährlich? Ja, gefährlich. Ja, gefährlich. Ist Notfall, Medizin, Notfall, gell? Wir müssen sofort intervenieren. Ne? Ja. Aber wie kommt das pathophysiologisch, wo das so gefährlich wird? Alle Organe in einer Seite. Ja, genau. Gefährlich. Ja. Ja. Es kommt dann, Mediastinalschiff, ja, mit Verlegung der Gefäße. Ja, richtig, ja. Aber bei jeder Atmung kommt mehr Luft rein, als entweichen kann. Es wird immer mehr nach zur Seite verschoben. Gell? Richtig, ja. Okay. Gut, aber jetzt, bevor Sie Oberst vorstellen, ich will mal kurz gucken, was hier noch an Kommentaren ist. Luft geht nicht raus, genau. Genau. Corona-Impfung, Fragezeichen. Also hat es was mit Corona zu tun? Ich glaube nicht. Ne? Das war nur so eine Irreführung. Eigentlich wollte ich sagen, Nebenwirkung von Impfung Myokarditis, ja. Kann sein, ja. Mhm. Ja. Oder auch Nebenwirkung von Impfung mal Thromboembolie gibt es ja, hm? Vielleicht. Könnte sein. Aber nach 2 Wochen ist es ja unwahrscheinlich, das ist zu spät. Gut. Okay, dann kommen wir zur Oberarztvorstellung, ja? Ja, okay. Bitte schön. Also, Schlagzeugmus haben Sie gesagt schon, ja. Okay. Guten Tag, Herr Oberarzt. Guten Tag. Ich möchte Ihnen einen neuen Patienten vorstellen. Haben Sie kurze Zeit dafür? Ja. Okay, der Patient heißt Thomas Holz. Er ist 28 Jahre alt. Automechaniker vom Beruf. Er ist ledig und hat keine Kinder. Er kam heute zu uns. Wegen seit heute Morgen, also vor 3 Stunden aufgetretenen, starke Thorakalschmerzen und Dyspnoe und Tussis. Sagen Sie, Tussis benutzt man nicht in Deutschland. Ja. Okay, und Husten. Es wurde ihm auch schwarz vor Augen und während der Anamnesegespräch ist er kollabiert und nach ein paar Minuten konnten wir weitermachen. Haben Sie die Sauerstoffsättigung gemessen? Haben Sie gemacht, ja? Sagen Sie, es war 92%, sagen Sie, ja? Okay. Ja. Sonst geht nicht, sonst können Sie keine Anamnese machen. Sonst müssen Sie gleich arbeiten an Patienten, ja? Sagen Sie, es gemessen 92, Kreislauf stabil, deswegen haben wir mit Anamnese weitergemacht, ja. Okay. Vor 2 Wochen hat er erste Dose von Corona-Impfung gehabt. Er sagt, er hat gesagt, dass er auch Tachykardie hat. Er hat keine anderen Beschwerden. An wesentlichen Vorerkrankungen leidet er seit 4, 5 Jahren. Lungenemphysem und er nimmt eine Inhalation Shipiva, das Medikament, einmal morgens. Und Familienanamnese ergab, Vater ist an Bronchialkarzinom mit 62 Jahren verstorben. Und Mutter leidet auch unter COPD und arterielle Hypotonie. Und ja. Er hat kein Fieber, oder, Entschuldigung, die vegetative Anamnese ist unauffällig. Psychische Anamnese ergab, er hat Stress wegen aktuellen Beschwerden. Als Medikamente nimmt er nur Spiriva. Er gibt einen Nikotinkonsum von 12 Jahre lang, 1-2 Päckchen täglich. Er hat einen gelegentlichen Alkoholkonsum und in der Jugendzeit hat er Drogen probiert, sonst nimmt er keine Drogen, ist keine Allergie, er hat keine Allergie. Ja, die anamnestischen Angaben deuten am meisten auf ein spontan Pneumothorax hin. Okay. Ja, weil der Patient Starkraucher ist. Er ist 28 Jahre alt. Die Dyspnoe und rechtsseitige Brustschmerzen hat plötzlich angefangen. Ja, differenziell diagnostisch kommen Myokarditis oder Lungenembolie in Betracht. Okay. Gibt es sonst aus der Anamnese noch Hinweise, dass es die Ursache an Spontanpneumothorax sein könnte? Was hat er an Vorerkrankungen, haben Sie gesagt? Ah ja, Lungenemphysem, ja. Könnte es, ist es, hat es was mit Pneumothorax zu tun? Ja, ich glaube ja, das kann ein Risikofaktor sein, ja. Ja, wenn Lungenbläschen groß sind, so Bulle, die können auch platzen mal, ja. Ja, kann sein, ja. Ja. Genau. Ja. Sie haben den oder haben Sie den Patienten untersucht, klinisch? Oder wie können Sie feststellen, ob es ein Pneumothorax ist, klinisch? Klinisch, ja, bei der Auskultation der Lunge kann man hören die Lungengeräusche. Man kann, hören kann man nicht ganz. Ja, kann man nicht auf dieser Seite kann man fast nichts hören, ja. Okay. Ja. Nennt man dann wie, wenn man das beschreibt, wenn Sie beschreiben, Sie haben Auskultation, Doppelpunkt. Was beschreiben Sie? Ich glaube, rechte Seite. Sie hören ja nach einem Atemgeräusch, gell? Ja. Und dann können Sie sagen. Verminderte oder fast keine Atemgeräusche in fehlendes, rechter Seite. Fehlendes Atem oder abgeschwächtes Atemgeräusch, ja, genau. Ja. Und wenn Sie Atemgeräusche hören, ist ein Pneumothorax ausgeschlossen? Nein. Nicht ausgeschlossen, ja, okay. Nicht ausgeschlossen. Wo auskultieren Sie denn insbesondere, wenn Sie den Verdacht auf einen Pneumothorax haben? In welchem Bereich müssen Sie genau achten beim Auskultieren? Im rechten unten Bereich. Da achten Sie besonders drauf, ja? Ja. Ist nicht rechts oben? Luft geht nach oben, ne? Schwerkraft? Ah, ja. Ja. Also, was man manchmal machen kann, wenn Sie ein normales Atemgeräusch hören, dass Sie das Stethoskop hier drauflegen, hier oben, ja? Und dann im Seitenvergleich gucken. Wenn hier auf der rechten Seite nichts zu hören ist und hier links zu hören ist, dann ist auch hier apikaler Pneu. Meistens der Pneu apikal, ne? Also hier auskultieren, hier oben, ja? In der Supraklavikulargrube. Bei Lungenemphysem-Patienten ist es ja sehr oft, dass sie hier sehr hohe Lungenspitze haben. Ja? Also hier oben auskultieren. Okay, Sie haben auskultiert. Was gibt es noch für Möglichkeiten, klinisch einen Pneumothorax festzustellen? Auskultation, dann macht man noch was anderes an der Lunge. Was macht man noch? Perkussion, abgelaufen. Ja. Wie ist der Befund bei dem Pneumothorax, wenn Sie perkutieren? Es gibt Tympanite, kann man sagen. Oder? Ja, kann man sagen, ja. Also wie ist der Klopfschall normal bei einem normalen Patienten, wenn Sie klopfen? Wie ist der dann? Wie beschreibt man den? Ich weiß nicht genau. Normalerweise sagt man sonorer Klopfschall, ja? Sonor. Ja, sonor. Ja. Genau. Und wenn der Klopfschall so wie Schenkel ist, dann ist er gedämpft. Und wie ist es, wenn ein Pneumothorax da ist, der Klopfschall? Hat jemand schon geschrieben, ja? Ja, hypersonorer. Hypersonorer Klopfschall, genau. Ja. Also gerade zur Beschreibung von Auskultationsbefunden, wenn man einen Kurzbefund schreibt in einer Akte, dann macht man meistens so, ich schreibe immer so Pulmo, Doppelpunkt, ja? Dann könnte ich schreiben Atemgeräusch bei Normalbefunden vesikulär oder von mir aus abgeschwächt oder aufgehoben beim Pneumothorax. Klopfschall Sonor, dann kann man auch, wenn man will, noch die Verschieblichkeit bestimmen und so weiter. Aber diese beiden Sachen sollten drin sein, ja? Klopfschall und Atemgeräusch, ja? Beim Pneumothorax Atemgeräusch aufgehoben oder vermindert und Klopfschall Hypersonor, genau. Gut, jetzt haben Sie das gemacht, aber klinisch konnten Sie das nicht feststellen. Was gibt es noch für Möglichkeiten? Haben Sie schon gesagt? Was machen Sie da als nächstes? Röntgen-Thorax. Bitte? Röntgen-Thorax für Pneumothorax. Ja. ganz gute Spezialisten können auch Pneumothorax anders feststellen. Mit Ultraschall? Ja, ja. Ich kann es nicht, muss ich ehrlich sagen. Ich finde es schwierig, aber Röntgen ist auch einfacher, glaube ich. Gell? Ja. Röntgen-Thorax, ja. Und ja, und wenn Sie das gemacht haben, Röntgen-Thorax, Pneumothorax ist da, Patient hat Luftnot, was machen Sie dann als nächstes? Brusttyp einlegen. Ja, wie nennt man das? Ja. Ah, wie nennt man das? Ich weiß das auch nicht genau. Nein. Thoraxdrainage, hm? Thoraxdrainage. Oder auch so. In Deutschland auch auf Bülow-Drainage genannt, ja? Ja. Bülow-Drainage, ja. Okay. Und wo legen Sie die Bülow-Drainage an? Die sind jetzt Notarzt und müssen anlegen. Wo legt man das normalerweise an? Rechte Lateral Region und welche Rippe? Unter der siebte Rippe, oder? Also normalerweise macht man immer, Locotypico ist zweite Rippe, zweite ICR, Medioklavikularlinie, ja? Das ist typisch, aber manchmal, je nachdem wie der Pneu auch ist, kann man auch andere Stellen auch suchen, ja, ist richtig, ja. Gut, jetzt hat jemand im Kommentar genannt, wichtig, wenn Sie ein Röntgenbild anfordern, müssen Sie draufschreiben oder manchmal müssen Sie draufschreiben, Röntgen in Expiration, gell? Weil damit der Pneumothorax besser zu sehen ist, ja, wenn die Patienten expirieren. Aber wenn es ein großer Pneu ist, ist egal eigentlich. Da sehen Sie auch beim normalen Röntgen. Ne? Sehr gut. Okay, gut. Aber Sie haben noch eine Differentialdiagnose genannt, die Myokarditis oder Lungenembolie. Was würden Sie dann dazu machen, wenn Sie jetzt klinisch und im Röntgen kein Pneumothorax gesehen haben? Was machen Sie dann? Oder parallel kann man ja manchmal machen. Okay, parallel. Für Myokarditis oder eine Myokarditis ja. Auszuschließen. Ja. Oder auch Herzinfarkt ist auch eine Differentialdiagnose, gell? Ja, EKG, auf jeden Fall EKG. Genau, ja. Mhm. Weil der Patient Thoraxschmerzen hat. Richtig, ja. Und wenn es möglich ist, ein Echo. Mhm, ja. Bei Labor Entzündungsparameter. Mhm, und Dedimere für Lungenembolie. Richtig, ja. Und wegen Herz, was machen Sie noch, Labor? Herzenzyme natürlich. Ja, genau. Troponin, ECK. Ja. Ja, okay. Und wenn es auch alles unauffällig ist, was machen Sie dann? Alles unauffällig, okay. Ja. CT-Thorax. Ja. Weil in Röntgen-Thorax kann man auch ein Pneumothorax verpassen. Gibt es manchmal, ja, ist richtig, ja. Ja. Ja. Und was kann man im CT noch gut erkennen? Eine Differentialdiagnose genannt haben? Lungenembolie. Da müssen Sie Angio-CT machen, also CT mit Kontrastmittel dann, ja? Angio-CT, dann haben Sie auch Lungenembolie, ja. Was kann nochmal in seltenen Fällen sein für eine thorakale Schmerzereignis? Sie haben keinen Herzinfarkt, keine Lungenembolie, kein Pneumothorax. Gibt mal so ein seltenes Problem. Bei Jungen ist es sehr selten, aber bei älteren Patienten kann es mal geben. Stärkste Schmerzen thorakal. Denken Sie an die Aorta. Amyloidos. Aortendissektion. Aortendissektion, genau. Ja. Kann mal selten sein. Herpes Zoster kann auch wehtun, aber meistens nicht so stark normalerweise, ja? Genau, okay. Gut, gibt es dazu noch Fragen, Kommentare? Sonst haben wir, glaube ich, alles Wichtige gefragt und gesagt auch, gell? Ja. Ja. Also die Anamnese war auch gut, Vorstellung war auch sehr gut. Das Einzige, was ich empfehlen würde, es kann sein, dass ich weiß nicht, wie es in der Prüfung ist, da gibt es ja Simulationspatienten manchmal, habe ich gehört, gell? Oder gibt es die nicht? Ja, aber solche Simulation habe ich noch nie gehabt. Ich meine, also während der Anamnese. Ja, ich habe von anderen gehört, dass wenn Patienten so notfallmäßig kommen, dass sie halt darauf achten, dass sie sagen, zum Beispiel so Sauerstoff und Monitorüberwachung, das würde ich machen, wenn ein Patient so sehr drängt. Ja, in der Realität natürlich. Das wäre eine wichtige, weil das kann sein, dass sie das dann sagen, sie haben spontan Pneumothorax eine Stunde lang Anamnese gemacht, Patient ist bei ihnen gestorben bei der Anamnese, ja? Das soll nicht passieren. Ja, ja. Soll nicht sein, ja. Aber ansonsten war es ordentlich und das war gut, ja? Okay. Danke. Başka katkısı olan var mı? Sorusu olan. Herhalde iki arkadaş da şeyi geçti değil mi? Prüfungu inşallah. Siz ne zaman prüfung? Sizin prüfung ne zaman? Aynı gün ablayla 17'sinde. 17 Ocak. Evet 17 Ocak. Haftaya tamam inşallah alırsınız. Evet. Sıkıntı görmüyorum. İnşallah. Sizin fal biraz şeydi yani problemli fal olduğu için biraz zorladım yani o kadar olacak artık. Değil mi? Teşekkürler ama abi. Yani ben ne yapacağımı şaşırdım orada ondan biraz karıştım. Evet biraz onun için zaten biraz sordum ben yani. Evet. Evet, böyle evet ama teşekkürler. İyi oldu. Önemli. Oldu arkadaşlar. Bugün de bu kadar olsun. Tekrar görüşmek üzere. Başarılar. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.